Jeder Traum, an den ich mich verschwendet, jeder Kampf, wo ich mich nicht geschont, jeder Sonnenstrahl, der mich geblendet, alles hat am Ende sich gelohnt. Jedes Feuer, das mein Herz gefangen, und die Sorge, die mich oft beschlich, war's auch schwer, so ist es doch gegangen. Narben blieben, doch es lohnte sich. Unser Leben ist oft schwer zu tragen, und nur wenn man auch zusammenhält, hat man Kraft zum Leben Ja zu sagen und zum Kampf für die ganz andere Welt. Ja, ich höre noch den Ruf der Schwäne und erinnere unsere Zuversicht, weil mir manchmal eine bittere Träne, das ist alles, denn mehr lohnt sich nicht. Ja, ich hab mein Schicksal längst beschlossen, als ich mich zum Widerspruch entschied. Wenn ich singe, Freunde und Genossen, gehen unsere Träume durch mein Lied. Gehen unsere Träume durch mein Lied.